Schlumm stehen und ist verliebt. Oh, wie gut, dass es sie gibt. Würde gern mit dir gehen und ist verliebt.